Ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zu einer neuen Talkradio-Woche. Willkommen bei Lomia, willkommen beim 1Live Talkradio. Offene Telefon-Talkshow heute Nacht, wie ihr das ja gewohnt seid, montags. Ich frage euch, über was habt ihr Lust, euch mit mir hier zu unterhalten? Telefonnummer 0800 5678 111, eine kostenfreie Telefonnummer. Und die Faxnummer lautet 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht, das ist die Monika. Und Monika ist 36 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Jürgen. Ja, Monika, schönen guten Morgen. Was ist dein Thema? Es geht um meine vermisste Tochter. Um deine vermisste Tochter? Ja. Meine Tochter wird seit 16.06. diesen Jahres vermisst. Seit 16.06.? Ja. Und es gibt keinen Hinweis, wo sie ist und wo sie geblieben ist. Ich sag nur, die Erde hat sich aufgetan, sie ist da rund verschwunden und die Erde hat sich zugetan. Monika, beschreib doch mal, was am 16.06. geschehen ist. Wann hast du deine Tochter zum letzten Mal gesehen? Meine Tochter hat, wie gesagt, sie ist morgens zur Schule gegangen, kam nach Hause. Sie hat zu Mittag gegessen. Dann wusste ich, eine Klassenkameradin von ihr kam. Sie haben sich zusammen die Serie Sailor Moon angeguckt. Die Klassenkameradin musste um 18 Uhr zu Hause sein. Also habe ich um kurz vor 18 Uhr, um 10 vor 6, habe ich dann eben gesagt, Melanie, deine Klassenkameradin, die Serpil, muss nach Hause. Ja. Ja, und dann haben sie eben weitergespielt, dann bin ich um 5 vor 6, bin ich nochmal rüber und habe gesagt, hier Melanie, es wird Zeit, die Serpil muss nach Hause. Das Mädchen hat sich dann auch verabschiedet und ist nach Hause gegangen und es verlief alles ganz Normales. Also es gab keinen Streit und alles zwischen uns. Wie alt ist denn deine Melanie? Sie ist 13. 13 Jahre. Und dann ist die Freundin von Melanie nach Hause gegangen. Ja. Und wo ist Melanie? Sie war doch dann bei dir. Ja, die Melanie war bei mir. Wie gesagt, die Melanie saß dann auf dem Bett, hat ihre restlichen Hausaufgaben gemacht. Und die Melanie ist, ich bin im Großen und Ganzen, ich bin alleinerziehende Mutter, weißt du. Und wir haben uns die Hausarbeit eingeteilt. Sag doch mal, was dann passiert ist, Monika. Also Melanie war dann bei dir zu Hause. Sie ist dann irgendwann rausgegangen, offensichtlich. Warum? Warum? Sie ist rausgegangen. Ja, wie gesagt, wir haben eine Vereinbarung, die Melanie, sie spült nicht gerne, weißt du? Und wir haben uns dann so die Hausarbeit geteilt, ich spüle und dafür ist sie für den Müll verantwortlich. Genau, sie muss also den Müll raustragen. Ja. Und die Melli hat, also wie gesagt, sie sollte schon, da stand ein Müllkorb, also ein Wäschekorb, der war vom Hund zerbissen und ich hatte ihr gesagt, den muss raustragen. Und ja, wie gesagt, das hat sie auch getan und der Zigarettenautomat von uns entfernt liegt 150 Meter, so ungefähr ein Weg von 5 Minuten hier von uns entfernt und ich habe ihr noch 5 Mark mitgegeben und habe gesagt, hier Melanie, gehst du für die Mama nochmal zum Zigarettenautomat und da ist sie nicht mehr wieder gekommen. Also sie hat den Müll runtergetragen, Zigaretten geholt und ist nicht wiedergekommen an dem Abend. Wie spät war es da ungefähr? Circa 21:30 Uhr. Wie lange? 20:30 Uhr. Wie lange hast du dann gewartet? Ja, ich habe circa bis 21 Uhr dann gewartet. Und was hast du gemacht dann? Bin dann selbst auf die Suche gegangen, bin dann so gegen 22 Uhr zu meinen Eltern gegangen, die wohnen hier auch ganz in der Nähe und habe dann eben gefragt, ob die Melanie vielleicht zu ihnen gegangen ist, weil. Aber das war nicht der Fall. Nein, war nicht der Fall. Und wie gesagt, wir haben bis um 23.30 Uhr, meine Mutter und ich. Habt ihr rumgesucht auf den Straßen? Gesucht und dann um 23.30 Uhr, wie gesagt, habe ich dann die Polizei angerufen. Und seitdem wird nach der Melanie gesucht und ich sagte, ich bin fix und fertig. Ich bringe nichts mehr auf die Reihe. Monika, hat die Polizei denn irgendetwas rekonstruieren können? Gibt es irgendein Zeichen, vielleicht eine Spur oder vielleicht irgendwas, was auf irgendetwas hindeuten könnte? Nee. Gar nichts? Gar nichts. Überhaupt gar nichts? Es gibt absolut nichts, Jürgen. Ist denn die Presse auch eingeschaltet worden, ja, in klar. eurer Gegend? Ja. Wo wohnst du? In Wiesbaden. In Wiesbaden, mhm. Ja. Sind die Bilder von Melanie auch veröffentlicht worden? In ja der Zeit? Klar, das ja. ist, wie gesagt, in der Nacht noch gemacht worden, vom 16. auf den 17.06. Sind sie mit den Polizeihunden, sind sie hier rum, und es geht ständig durch die Presse, jetzt auch mit der Achtjährigen da, ja. die vermisst jetzt, ja. wird die letzte Zeit, wo sie Vergleiche ziehen, wegen blonde Haare, jetzt sage mal ich und so, und Mittwochabend ist die Melanie in der Verhandlungsakte mit drin, und es gibt, ich sage der Jürgen, ich bin total am Ende. Das glaube ich, das wird jeder Mensch verstehen können, der dieses jetzt hört, was du uns erzählt hast. Monika, dieser Anruf kann ja vielleicht irgendwie eine kleine Hilfe bedeuten. Ja. Ich glaube es eigentlich nicht, aber wer weiß es. Wir werden in ganz Deutschland, weit über die deutschen Grenzen hinaus gesehen und gehört. Mhm. Beschreib doch mal, wie Melanie an dem Abend aussah. Was hat sie angehabt? Also, die Melanie ist ca. 1,60 groß, hat lange, schulterblonde, blonde Haare, trägt eine Ponyfrisur. 13 Jahre alt? Ja. Sie hat mehrere Silberketten und eine größere Goldkette am Hals. Trägt eine sehr auffällige, große, orangefarbene Uhr am rechten Handgelenk. Ja, hat ein grünes T-Shirt an mit einem Baseballspieler. Vorne drauf hat schwarze Jeans. Ja, und was für Schuhe? Und dunkelblau-weiße Känguru-Turnschuhe. Ja. Hat die Melanie irgendeine Besonderheit? Also vielleicht ein Muttermal auf der Wange oder irgendwas, wo man schon so hingucken würde, ja, wenn man also sie sieht. Die Melanie ist ein Daumenlutscher. Ah ja. Ja, also die Schneidezähne vorne. Sie hat eine Lücke, wie ich sie auch selbst habe. Und sie hat auf der rechten Seite ein kleines Muttermal auf der Wange. Monika, wie gehst du jetzt, das sind ja nun schon einige Monate, wie gehst du damit um, wenn du überhaupt gar nichts hörst von der Polizei, wenn die einfach nur vor Fragezeichen stehen? Ja, wie soll ich da damit umgehen? Ich weiß nicht, ob du selbst Kinder hast oder... Nein, ich habe keine Kinder. Na gut, okay, du hast keine Kinder, aber du kannst dich vielleicht so ein bisschen da reinversetzen, wie sich ein Vater oder wie sich vielleicht eine Mutter fühlt. Es geht mir total beschissen, geht es mir. Wie eng ist denn deine Verbindung und der Kontakt zur Polizei? Halten die dich ständig auf dem Laufenden? Oder? Ja. Ja, das schon. Ja, also und auch mein Verhältnis zu meinem Kind ist, wie gesagt, sehr innig. Deshalb sagt doch jeder, Freunde, Bekannte, Klassenkameraden, der Lehrer, alle sagen so, die Melanie ist von zu Hause, die ist nicht weggelaufen, dafür, sag mir jetzt mal auf Deutsch gesagt, die Melanie und ich, wir waren ein Arsch und ein Kopf. Also, es gibt überhaupt gar keinen Anlass zur Vermutung, dass sie abgehauen ist. Nein, überhaupt absolut nicht. Nicht. Du gehst davon aus, dass ein Verbrechen vorliegt, ja. passiert ist. Ja, vor allen Dingen, mir wurde ja auch schon gesagt, dass nach so langer Zeit, Jürgen, ich kann mich mit diesem Gedanken nicht abfinden, aber... Ich muss mich da damit abfinden, dass irgendwas Schlimmes passiert ist, weißt du das? Du musst dich noch nicht damit abfinden. Du musst dir diesen Gedanken auch machen. Deshalb rufe ich auch bei dir an. Ja. Ich habe gesagt bekommen, ich soll für deine Sendung nicht so viel Schleichwerbung machen, aber ich guck dich schon seit einiger Zeit und ich habe dich momentan auch auf dem Bildschirm laufen, auch wenn der Fernseher leise jetzt ist, wo man nichts hört. Ich guck dich schon seit ewiger Zeit, gucke ich mir an, und ich hätte nie gedacht, dass ich mal bei dir wegen so einer Sache anrufen würde. Ja, ja. Monika, ist das dein einziges Kind, die Melanie? Ja. Das ist ein einziges Kind. Du bist alleinerziehende Mutter, hast du gerade erzählt. Gibt es denn einen Kontakt noch zu dem Vater von Melanie im Moment? Ja, sagen wir mal so sporadisch. Weiß er, dass Melanie verschwunden ist? Ja. Ja, er weiß. Setzt ihr beide euch denn öfters zusammen jetzt da? Nee, das ist also weiterhin sehr distanziert. Nee, der holt sich seine Informationen über die, über die Polizei. Mhm. Hast du denn ein paar Menschen um dich herum, die dir jetzt beistehen? Ja, so ein paar gibt es. Also du hast auch gerade deine Mutter angesprochen, deine Eltern. Ja, aber gut, meine Mutter, ich muss ja ehrlich sagen, meine Mutter ist schwerherzkrank, ich kann mich auch nicht so mit meiner Mutter darüber unterhalten, wie sie sich gerne da möchte, noch mehr aufregt, ne? Ja. Weil ich nicht will, dass ich meiner Mutter irgendwas erzähle und meine Mutter da steht und auf Deutsch gesagt einen Herzkasper kriegt, ja. Das will ich natürlich auch nicht. Bist du berufstätig? Nee. Du bist nicht berufstätig. Das ist es ja. Ich sitze praktisch einen ganzen Tag nur zu Hause und... Und zuckst wahrscheinlich zusammen, wenn das Telefon geht. Ja, ne? Das Telefon, die Klingel, es ist egal, was geht. Mhm. Ich sag der Jürgen, ich bin mit meinen Nerven, ich bin fix und alles. Ja. Ich weiß nicht mehr, wo vorne und wo hinten ist im Moment. Mhm. Das kann ich sehr gut verstehen. Das können auch alle sehr gut verstehen. Ich will nur eins. Ich will mein Kind zurück. Mhm. Und es gibt nichts Neues. Und du wartest von Tag auf Tag. Du wartest auf eine neue Nachricht. Und es gibt einfach nichts. Monika, es gibt immer noch einen Grund zu hoffen. Ich will das jetzt nicht schönreden. Aber wir wollen noch nicht das Schlimmste für Realität nehmen. Ja. Wir müssen daran denken. Aber es gibt vielleicht immer noch eine Hoffnung. Wer weiß, was passiert. Also das kann irgendetwas ganz Seltsames passiert sein, was man sich vielleicht auch gar nicht so vorstellen kann. Ich würde dir nur ganz, ganz, ganz dringend raten, Monika, dass du dich nicht alleine lässt in diesem unglaublichen Leid, in dem du jetzt gefangen bist. Ich stelle es mir ganz, ganz, ganz schlimm vor, dass du den ganzen Tag allein zu Hause sitzt und grübelst und grübelst. Ich möchte gerne, dass du gleich mit der Elke Dunajski, das ist meine Psychologin, du kennst das ja, dass hier im Hintergrund immer Leute sind. Ja. Das ist auch eine Mutter von einem sehr netten Mädchen und die wird dich sehr gut nachvollziehen können. Mhm. Dass du mit ihr gemeinsam gleich mal berätst, dass du ein bisschen auch aus deiner Einsamkeit herauskommst. Vielleicht gibt es Selbsthilfegruppen, ich weiß das nicht genau, von Eltern, deren Kinder auch einem Verbrechen zum Opfer gefallen sind. Oder sowas in der Richtung. Ich glaube, das gibt es. Da wird Elke dir mit Sicherheit weiterhelfen. Mhm. Ich kann dir jetzt nur sagen, dass ich von ganzem Herzen und alle Zuschauer, die jetzt dabei sind und Zuhörer, natürlich ganz, ganz, ganz stark hoffen, dass Melanie lebt und dass sie wieder zu dir nach Hause kommt. Mhm. Und gib die Hoffnung nicht auf. Hoffe bis zum Schluss. Die Hoffnung gebe ich auf keinen Fall auf. Nein, auf keinen Fall. Vielleicht passiert ein Wunder und vielleicht wird sich alles zum Guten regeln. Mhm. Okay. Ich bedanke mich bei dir und vor allen Dingen wollte ich noch was zu deiner Sendung sagen. Ich finde es also absolut toll, dass es deine Sendung gibt und dass Menschen wie ich, die solche Probleme haben, bei dir anrufen können und bei dir immer, wie soll ich jetzt sagen, einen guten Rat von dir kriegen oder du weiterhelfen kannst. Ich kann natürlich jetzt in diesem Fall auch nicht weiterhelfen. Aber ich weiß es, aber ich gucke deine Sendung schon seit so vielen Jahren. Und ich finde es absolut toll, dass es dich gibt, der so ein offenes Ohr für Leute hat, die ein Problem haben. Ich finde dich absolut toll. Liebe Monika, ich danke dir ganz herzlich. Okay. Jetzt legst du mal auf und die Elke wird dich sofort hier zurückrufen. Mhm. Alles klar, also ich bedanke mich. Wir drücken alle die Daumen. Tschüss. Tschüss, Monika. Tschüss. So, nun geht's weiter mit Nina. Und Nina ist 18 Jahre alt. Schönen guten Morgen, Nina. Hallo. Nina, was ist dein Thema? Darf ich zuerst nochmal was zu Monika sagen? Ja, klar. Weil ich habe mir das angehört und ich bin mal voll böse ergriffen und ich wünsche alles, alles Liebe und hoffe, dass es wieder gut ausgeht. Das hoffen wir, glaube ich, alle, ne? Denken wir schon. Ja. Ja, es ist halt jetzt ziemlich schwierig, mich jetzt wieder auf das umzustellen, was mit mir ist. Fangen wir einfach an. Ja, ich habe momentan das Gefühl, dass meine ganze Welt, alles das, was ich gelebt und gekämpft habe, total in den Arsch geht und dass ich nicht mehr weiß, was ich machen soll. Weil, ich weiß nicht, ich habe halt schon früh lernen müssen, mit allem umzugehen. Ne? Und ich bin halt in einer Alkoholikerfamilie groß geworden. Und das war halt schon immer recht hart für mich. Ist denn jetzt irgendetwas Besonderes passiert? Ja, so einiges. Das alles, ich habe das Gefühl, du, also jetzt aufgrund der paar Sätze, die du gesagt hast, dass um dich herum so alles zusammenbricht. Ja, so ist es auch. Ich hab Was ist denn geschehen? Von der längeren Zeit ziemlich heftig in einen jungen Mann verliebt und es hat auch irgendwie wunderschön begonnen und es hat alles prima zusammengepasst und wunderbar und bla. Und dann war halt eine Situation, dass er versucht hat, mir alles zu verbieten, meine Freunde wegzunehmen und mich total an sich zu binden. Und dann war die Situation, dass ich Angst hatte, schwanger zu sein. Und er hat gemeint, hier, du machst das Kind nicht weg. Du hast das Kind zu kriegen, ja? Und so Sachen halt. Und was weiß ich, da habe ich einen Monat bei ihm gewohnt, weil ich sehr große Probleme mit meinen Eltern hatte. Und die haben dann halt mich durch ein Ultimatum zurückgeholt. Dafür bin ich ihnen jetzt wahnsinnig dankbar. Weil die Situation halt diese, sind jetzt in Urlaub gefahren und... Aber du hast kein Kind bekommen? Nee. Und dann war es halt so, er war bei mir eine Zeit lang und wir haben uns nur gestritten und dann habe ich halt ihm gesagt, hier, pass auf, wir müssen mal streiten, geh bitte, ja. Und dann, wo bist du denn, wo lebst du im Moment? Ich bin wieder daheim. Wieder bei deinen Eltern. Ja. Was würdest du denn sagen im Moment, jetzt ganz aktuell, du hast ja heute auch angerufen. Ja. Was ist das Hauptproblem für dich? Naja, er hat die Hand gegen mich gehoben, hat mich bedroht, mich gegen die Wand geschmissen und sowas, dann habe ich mich von ihm getrennt. Vom rationalen Denken her war das auch komplett richtig, ja. Nur vom Herzen her. Wann war die Trennung denn? Letzten Mittwoch. Er hat die Hand gegen dich erhoben, das heißt, er hat aber noch nicht zugeschlagen. Nee, das nicht, aber gegen er hat die mich Wand bedroht. Und er hat dich gegen die Wand geschmissen, weißt du? Ja. Das ist ja auch schon sehr schlimm. Ja, weil wir haben, also ich habe eigentlich zwei Ratten und die waren bei ihm. Und die waren dann halt mit bei mir und dann hat er halt gesagt, hier, ich bringe die Ratten jetzt um, weil ich weiß, du liebst und ich will dir wehtun. Und da hat es am Käfig, dann habe ich ihn weggezogen, dann hat er mich in die Wand geschmissen und so. Und jetzt terrorisiert er mich, er ruft an, er droht mir, mich zu vergewaltigen und so Scherze. Und bedroht meine Familie. Letzten Mittwoch war das. Ja, und jetzt geht's halt immer weiter. Rein vom Kopf her sagst du, ich will mit dem gar nichts mehr zu tun haben? Ja, vom Herzen her schaffe ich nicht. Wie lange warst du mit dem zusammen, zugange? Ja, 3 Monate waren wir zusammen. Es war alles total krass, es kam total gebündelt, diese Gefühle. Auf einmal waren sie da und... Aber Nina, 3 Monate ist nicht so lange, ne? Ich weiß. Ich weiß, das ist ja das Krasse dabei. Und wenn man 3 Monate mit jemandem zusammen war und man dann herausbekommt, dass es nicht das Gelbe vom Ei ist, ist das schon schmerzlich, aber es ist noch keine Katastrophe. Glaubst du? Wenn du jetzt 2 Jahre mit dem zusammen gewesen wärst und wärst vielleicht auch durch die Kundin gegangen, hättet auch sehr tolle Sachen erlebt, dann... Ja, guter Rat, sehr teuer gewesen. In diesem Fall würde ich jetzt ganz einfach sagen, Zähne zusammen und einfach keinen Kontakt mehr, den Kontakt abwehren, den er zu dir sucht und überhaupt gar keine Gefühle mehr aufkommen lassen. Und ich garantiere dir, in einem Monat bist du über den Berg hinweg. Und dann ist halt noch was passiert. Meine Eltern sind halt momentan im Urlaub und ich wohne mit meinem Bruder hier und da war halt eine Situation, Freunde waren bei mir, wir haben ein elektrisches Garagentor und eine Freundin hat an dem Drücker halt dafür rumgespielt und das Tor ging auf. Sein Auto stand davor. Und da hat er jetzt halt einen Kratzer im Auto. Der ist ausgeflippt, der stand hier mit einem Knüppel in meinem Zimmer. 3 Freunde von mir waren da, hat er rumgebrüllt, von wegen, er bringt uns alle um, wenn nicht innerhalb von 10 Minuten erfährt, was los ist. Dann ist seine Freundin gekommen, hat ihn rausgezogen, dann war es wieder ruhig, dann bin ich halt raus und wollte ihn fragen, was los ist. Und dann ist er auf mich los, hat mich gegen die Wand geschmissen, hat mich gewürgt und mir in den Magen geschlagen und so. Und dann ist halt seine Freundin hingegangen, hat ihn weggezogen von mir. Und sie hing ihm am Hals und er ist am Schreien, ich mach dich kalt, ich bring dich um und so Scherz. Und warst du da eigentlich verantwortlich dafür, dass dieses Garagentor... Nein, ich konnte nichts dafür. Ich habe gesagt, hier, es ist doch nicht meine Schuld, lass mich doch bitte in Ruhe. Wie kam das denn überhaupt, dass das Garagentor hochgegangen ist? Ja, eine Freundin hat halt mit diesem Drücker rumgespielt. Und sie hat noch nicht mal gedrückt, sie hat ihn nur geschüttelt. Normalerweise funktioniert das Dreckding erst, wenn man vor der Tür steht, direkt vor der Garage. Also jetzt kommt das auch noch hinzu, dass dein Bruder dich tätlich nicht nur bedroht hat, sondern er hat auch zugeschlagen. Ne? Ja. Wie alt ist dein Bruder? 23. Das war wann? Gestern. Ich gehe mal davon aus, dass er sich jetzt beruhigt hat. Hat er sich entschuldigt? Nein, mit keinem Wort. Er redet auch nicht mehr mit mir. Wohnt er auch bei euch in der Familie im Haus? Ja, also nicht direkt im Haus, wir haben eine Einliegerwohnung unten und da ist er halt nachts mit seiner Freundin und tagsüber ist er oben. Ist das zum ersten Mal passiert, dass er dich geschlagen hat? Ja, zum ersten Mal in dem Maße, sonst halt mal eine Ohrfeige, wenn wir uns gestritten haben oder so. Na ja, nur gut, nur eine Ohrfeige ist auch schlimm genug. Na ja, gut, aber ich hab dann zurückgeschlagen. Bist du verletzt auch? Ich hab Blutung, ich werde morgen zum Arzt gehen. Wo hast du Blutung? Naja, als ob ich meine Periode hätte. Nur das kann nicht sein. Hast du über Konsequenzen nachgedacht? Zum Beispiel ihn anzuzeigen? Das ist mein Bruder. Na und? Das kann ich nicht. Ja, aber er kann dich ja so schlagen, dass du zum Arzt gehen musst, weil du Blutungen hast. Ja, sicher, aber ich meine, verstehst du das nicht? Das ist einfach die Familie und auch wenn ich jetzt einen Hass auf ihn habe oder mehr enttäuscht eher bin, das ist nichts, was ich tun kann. Deine Eltern sind nicht da, sagst du, ne? Nee. Wann kommen die wieder? Am Ende, also Mitte diesen Monats. Mhm. Was meinst du, wie die reagieren, wenn die das erfahren? Sie würden ausflippen. Mhm. Denke ich mal. Also offen, jetzt gehen wir morgen erstmal zum Arzt. Ja. Wir wollen hoffen, dass da nichts Dramatisches passiert ist. Ja. Und dann lassen wir noch mal ein paar Tage vergehen. Hm. Kannst du den Eltern telefonisch erreichen? Momentan nicht. Auch das nicht? Nee. Also ich finde, das ist noch eigentlich kein Grund, nur weil es Familie ist, nicht etwas zu unternehmen. Wenn der so wahnsinnig ausgeflippt ist, gehört der auch bestraft, in welcher Hinsicht auch immer. Wenn du es vielleicht einmal nochmal versuchst, dass du dich mit ihm unterhältst und sagst, wieso er sich und ihn fragst, warum er sich nicht einmal entschuldigt nach dem, was er angerichtet hat. Wer denn? Ja, er hat sich nicht bei mir entschuldigt, nur seine Freundin kam halt zu mir und hat gesagt, Tina, ich erzähle es jetzt, aber er sagt, ich soll dir das nicht sagen, aber es tut ihm leid. Ja. Mhm. Nur er ist halt wohl nicht manns genug, zu kommen und zu sagen, Tina, ich hab Scheiße gemacht. Dann würde ich doch vorschlagen, bevor du jetzt wirklich zur Polizei gehst, das ist natürlich schon ein harter Schritt, dass du das doch noch... Das werde ich auch nicht tun. Ja, dass du dann doch noch mal einmal den Schritt zu ihm gehst und ihn so richtig zur Rechenschaft ziehst mit Worten, was das soll. Vielleicht kannst du ihn ja erreichen und vielleicht hat das auch seine Wirkung. Mhm. Er ist ein Mensch, wenn er denkt, er wäre im Recht oder selbst wenn er nach außen dokumentiert, er wäre es. Ja, aber ihm muss man halt auch begreiflich machen, was er da angerichtet hat. Und irgendwie scheint er ein schlechtes Gewissen zu haben. Ja. Versuch das mal. Auf jeden Fall gehen wir morgen zum Arzt und wir hoffen, dass das wieder leicht bereinigt werden kann. Ich hoffe auch, ja. Alles Gute, Nina. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, jetzt geht's weiter mit Elisabeth. Elisabeth ist 60 Jahre alt und jetzt am Telefon. Guten Morgen. Guten Morgen. Elisabeth, du hast dich gemeldet heute Nacht hier. Was ist denn dein Thema? Ja, heute Abend habe ich meinen Lebensgefährten in ein Krankenhaus gebracht und ist ganz, ganz, ganz schlimm mit ihm. Du hast ihn ins Krankenhaus gebracht? Ja. Was hat er denn? Ja, der ist vor 4 Jahren, hat er eine neue Speiseröhre bekommen und eine halbe Lunge wegbekommen. Mhm. Und seitdem ist er immer am Sauerstoffgerät. Mhm. Und heute Abend, da war er auf einmal ganz weg gewesen und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Elisabeth, was heißt denn, er ist immer am Sauerstoffgerät? Ja, er kriegt keine Luft mehr. Konnte er nur noch über Sauerstoffgerät Also er musste immer zu Hause sein? Ja, er konnte nicht mehr aufstehen, gar nichts mehr, nur gelegen. Die ganzen letzten Jahre? Ja. Das heißt, du hast ihn gepflegt auch? Ja, ja. Ne, und konnte er nicht, ein paar Tage ging es mal wieder. Mhm. Dass er mal ein bisschen aufgestanden ist, ein bisschen im Garten gegangen ist. Mhm. Und ich habe so viel im Garten gearbeitet, damit er sich ein bisschen freut, wenn die Blumen da blühten und alles. Mhm. Nicht. Und da habe ich mich auch gefreut, wenn er... Mhm. Also dann ging es manchmal schon doch so gut, dass er ohne Sauerstoffgerät in den Garten gehen konnte. Ja, aber für 15 Minuten. Mhm. Ja, und dann wieder schnell rein und wieder... Er hat nur gelegen, hat er nicht. Muss man sich ja so vorstellen, dass er dann so eine Haube auf der Nase hatte, um dann zu atmen zu können. Ja. Hm. Hat er Schmerzen auch sehr stark gelegen? Oh, jede Menge Schmerzen. Mhm. Da musste er Tramadol nehmen. Das waren die Schmerzmittel, die es gab. Und diese schwere Operation ist aufgrund einer Krebserkrankung wahrscheinlich durchgeführt worden. Ja. Wie alt ist dein Lebensgefährte? 50 Jahre. 50 Jahre. Und was ist jetzt genau heute geschehen? Ja, und heute war er auf einmal ganz weg gewesen. Mhm. Er war ganz weg. Ich habe ihn geschlagen, damit er wieder ein bisschen zu sich kam. Mhm. Der war ganz weg, ganz steif. Und ich habe den Hausarzt gerufen und da sagt er sofort ins Krankenhaus. Mhm. Und da kam auch der Notarztwagen mit Tütatü dahin, ne? Mhm. Dann, war das am Nachmittag? Heute Abend. Halb neun sowas. Ach, das ist dann noch gar nicht so sehr lange her. Nein. Du bist dann wahrscheinlich mit ins Krankenhaus gefahren. Ja, natürlich. Ne? Was haben denn die Ärzte gesagt? Da hat der Arzt gesagt, sollen wir weiter beatmen oder sollen wir ihn einschlafen lassen? Ich habe es nicht verstanden jetzt. sondern weiter beatmen oder einschlafen lassen. Was soll ich machen? Ich kann ihn doch nicht einschlafen lassen. Das hat der Arzt so zu dir gesagt? Ja. Ich habe gesagt, natürlich weiter beatmen. Also er ist gar nicht mehr bei sich, er ist bewusstlos. Nein, nein. Ich war noch bei ihm nachher am Bett gewesen. Ich habe gesagt, Schatz, wir wollen doch so viel schaffen. Und aber er hat nicht mehr registriert. Hat der Arzt dir denn erklärt, warum der Zustand sich jetzt so extrem verschlechtert hat? Ja, er hat auch die letzten Wochen nichts mehr gegessen. Der ist ja so dünn geworden. Er wiegt vielleicht nur noch 70 Pfund. Ist denn die Krebserkrankung wieder ausgebrochen? Ich nehme es wohl an. Daraufhin ist aber nicht untersucht worden. Nein, bis gestern auch nicht. Nee. Und ich hatte um 11 nochmal angerufen und da haben sie gesagt, also ist noch so weit, wie ich da war. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist natürlich auch eine Entscheidung. Ich wundere mich auch, dass der Arzt das so zu dir gesagt hat. Atmen oder einschlafen lassen. Ja. Ich habe gesagt, ich habe es dreimal mitgemacht. Ich habe einmal in HEMA, einmal in Dortmund und einmal in Lübeck mitgemacht. Und ich will das nicht nochmal mitmachen. Sie glauben gar nicht, was das für Schmerzen und... Ach, du hast das am eigenen Leibe mitgemacht auch? Nein, mit ihm. Mit ihm hast du es mitgemacht, ja. Da warst du bei ihm. Also ja, sie haben gesagt, sie müssen jetzt von ihm Abschied nehmen. Der ist ja 4 Monate künstlich ernährt worden. Das habe ich alles gemacht. Ich habe ihm Spritzen gegeben. Also du hast schon so oft von ihm Abschied nehmen sollen und es hat dann doch wieder geklappt und er hat sich aufgehört. Ja, es hat wieder geklappt. Ja. Aber jetzt habe ich Angst, dass das nicht mehr klappt. Also Elisabeth, nun, ich würde sagen, wir warten jetzt erstmal die Nacht ab. Und heute Abend war ja wahrscheinlich auch nur so eine Abendarztbesetzung. Das war ein Arzt, der es vielleicht auch gar nicht so richtig beurteilen kann. Geh du mal morgen früh, das wirst du ja sowieso tun, früh ins Krankenhaus und sieh mal zu, dass du den Chefarzt sprichst. Und der soll dir mal genau erklären, wie es um deinen Freund, deinen Lebensgefährten steht. Und er soll es dir richtig und ausführlich erklären. Und dann muss gemeinsam beraten werden, halt auch noch vielleicht mit anderen Ärzten zusammen, was zu tun ist. So eine Frage jemandem zu stellen, finde ich unverschämt geradezu. Ich habe solche Angst, habe ich. Ich habe wahnsinnige Angst. Das glaube ich. Das glaube ich wirklich. Wie lange seid ihr schon? Und seine Mutter, die hat Alzheimer-Krankheit, die muss ich auch noch pflegen. Also was ich weiß gar nicht mehr, was ich machen muss. Wie lange seid ihr denn schon befreundet und zusammen? 11 Jahre. 11 Jahre. Und dann ist er aber auch ein kranker Mann, er ist ja erst 50 Jahre alt. Ja, sehr krank ist er. Und ich liebe ihn so. Ich liebe ihn so wahnsinnig. Pass mal auf, Elisabeth, wollen wir mal hoffen. Manch ein Arzt hat schon so ein Blödsinn erzählt. Das habe ich hier in der Sendung schon gehört. Und ich weiß es auch aus dem familiären Kreis. Hoffen wir mal, dass er es falsch zu dir heute so gesagt hat, diese Alternative. Hoffen wir mal, dass dein Freund eine passable Nacht hat. Ja, hoffentlich. Und dass morgen, vielleicht wenn auch noch die anderen Ärzte da sind, dass ihm vielleicht doch noch geholfen werden kann und dass er nochmal über den Berg kommt. Guck mal, ihr habt es jetzt so oft schon durchgemacht und ihr habt es geschafft. Und vielleicht klappt es jetzt nochmal. Aber ich glaube, diesmal schafft er es nicht. Er hatte nämlich gestern zu mir gesagt, sollen wir heiraten. Also das war irgendwie so, und da habe ich gesagt, nein, nur wenn es dir besser geht. Und das tut mir heute so weh, dass ich das gesagt habe. Das brauchst du aber nicht, Elisabeth. Ich glaube, dass dein Freund das sehr wohl gemerkt hat bis jetzt, wie sehr du ihn liebst. Und das ist nicht schlimm, wenn du das da abgelehnt hast. Er hat das sicher nicht so verstanden, dass du... Nein gesagt hast, weil du ihn nicht liebst. Mit Sicherheit nicht. Ich, ohne euch zu kennen, weiß ich, dass er das gespürt hat, wie sehr du ihn liebst. Nur wie du das jetzt gerade, wie du über ihn sprichst. Du sprichst so warmherzig über ihn. Ich glaube, dass er in größter Zuneigung zu dir auch ist. Als ich heute Abend bei ihm am Bett war, auf der Intensivstation, ich habe gesagt, Spatz, ich bin doch bei dir, aber er war ganz weg gewesen. Ich habe gesagt, wir wollen doch so viel schaffen und alles mehr. Aber ich habe solche Angst, habe ich. Das ist auch verständlich. Und das ist auch normal, dass du so eine Angst hast, Elisabeth. Vor allen Dingen, wenn du schon so viel mitgemacht hast, auch mit ihm. Aber ich habe gerade schon gesagt, auch zu der Monika, vielleicht hast du es mitgehört, der ein Mädchen verschwunden ist. Ja. Man darf die Hoffnung nicht aufgeben, auch wenn es schon ganz übel aussieht. Und das Leben spielt manchmal so, dass man dann auch belohnt wird und man hinterher dann sagt, gut, dass ich die Hoffnung nicht aufgegeben habe. Du musst jetzt auch an ihn glauben. Auch dein Glaube an ihn ist wichtig, dass er wieder sich berappeln kann. Ja, das glaube ich auch. Und wenn aber es ist sehr schwer. Ja, klar. Es ist sehr schwer. Leg dich mal gleich ein paar Stunden hin. Vielleicht kannst du ja ein bisschen schlafen. Ja. Und dann gehst du recht früh ins Krankenhaus und sieh zu, dass du dann auch mit ein paar Ärzten und auch mit dem Chef sprechen kannst. Ja. Ja? Ja. Elisabeth. Vielen Dank auch, ja. Dass ich mal sprechen konnte. Ja. Wir drücken auch dir von Herzen wirklich alle Daumen, die wir zur Verfügung haben, dass dein Freund über den Berg kommt. Ja, danke schön. Alles Gute. Danke. Tschüss, Elisabeth. Tschüss. Jetzt haben wir 1.31 Uhr und 39 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 5 Sekunden, hier ist Radio 1 Live und das wird der Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht könnt ihr euch bei mir melden zu jedem Thema, wir haben kein festes Thema. Morgen haben wir ein festes Thema, das Thema morgen heißt Brutalität auf der Straße. Die ganze Sendung geht es um das Thema Brutalität auf der Straße. Heute könnt ihr euch einfach hier bei mir melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Es kostet nichts, Sie anzurufen. Das ist eine kostenfreie Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Ich begrüße jetzt ganz herzlich André. Und André ist 33 Jahre alt. Ja, schon guten Morgen, Jürgen. Ja, schon guten Morgen. Was ist dein Thema? Ich möchte erklären, warum in Brandenburg die DVU gewählt wurde. Möchtest du erklären? Ich möchte das erklären. Du hast den Durchblick. Wie kommt das, dass du den Durchblick hast? Mach mir darüber Gedanken. Mhm. Erklär mal, sag mal deine These. Schwer anzufangen. Naja, also irgendwie. Fangen wir an. Warum? Okay, der Mensch braucht eine Aufgabe. Und zwar eine Aufgabe, die ihm ausfüllt. Und das haben die Leute hier in der ehemaligen DDR nicht mehr. Mhm. Ja. Und nun kann man das ja nicht so verallgemeinern. Das kann man nicht sagen, dass die alle Leute in der ehemaligen DDR keine Aufgaben mehr haben. Es gibt genug Menschen, die sehr fleißig sind, die eine Aufgabe haben, die was aufbauen. Es gibt leider auch viele, die arbeitslos sind und die keine gute Perspektive haben. Da hast du recht, ja. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es auch wieder sehr viele Sozialhilfe, die diese Sozialhilfe ausnutzen. Jetzt sieht man, wo die Steuergelder hingehen. Mhm. Ja, ich will mich jetzt hier nicht am Beispiel irgendwie anklammern, ich bin nicht im Kindergarten. Sag mal, hast du auch DVU gewählt? Ich habe die DVU auch gewählt. Du hast die gewählt, achso. Ja. Du redest irgendwie so ein bisschen, als hättest du, deute ich daraus, dass du vielleicht auch ein bisschen schlechtes Gewissen hast, dass du die gewählt hast. Man wird irgendwie vielleicht ein bisschen schief angeguckt heute. Na, man wird sehr schief angeguckt, wenn man die wählt. Warum hast du die denn gewählt? Weil sie irgendwo ein ehrliches Konzept... Ich habe den Kopfhörer auf. Was? Ich hier doppelt. André, warum hast du die denn gewählt? Hallo? Jetzt ist er nicht mehr. Warte mal, gleich sofort. Entschuldigung. André? Ja, ich bin auch dran. So können wir nicht reden. Du musst mir schon immer gleich eine Antwort geben. Halt doch mal einfach den Telefonhörer ans Ohr und dann funktioniert das schon. Okay. Ja, also die Frage, war, warum du DVU gewählt hast in Brandenburg. Weil es so nicht weitergehen kann. Mhm. Ja. Ich distanziere mich von Gewalt. Von dieser ganzen braunen Scheiße. Mhm. Ja. Ich habe noch nie eine Schlägerei in meinem Leben angefangen. Und... Weißt du, André, ich will jetzt dich nicht, weiß Gott, nicht beschimpfen. Ich respektiere jeden, der in einem demokratischen System Parteien wählt, die zugelassen sind. Was mich nur wundert, ist bei der DVU, dass man die wählt, obwohl man gar nicht genau weiß, was man da wählt. Man kennt die Kandidaten nicht, man kennt keine richtigen Programme, sondern nur... Programme habe ich hier. Du hast Unterlagen, aber du kennst überhaupt keine Kandidaten. Doch, die Kandidaten kenne ich auch, die waren abgebildet, ja, mit ja, Namen und Foto. Ja gut, aber du warst wahrscheinlich auf keiner einzigen Wahlveranstaltung, wo die sich mal vorgestellt haben. Ja, die anderen Politiker kenne ich ja persönlich auch nicht. Ja, aber da hat man die Möglichkeit hinzugehen und sich zu erkundigen. Bei der DVU. Nee, das ist nur die Schwafel, da kommen ja keine ehrlichen Worte raus. Ja gut, was erwartest du denn? Was willst du? Ich meine, wenn du jetzt anfängst, ja alles, was mit Politik zusammenhängt, ist Schwafelei und Scheiße. Genau. Ja, was willst du? Eine unehrliche Sache. Politik ist eine ganz unehrliche Geschäft. Nee, André, das finde ich albern. Wenn man anfängt so zu reden, wo soll das hinführen? Du kannst nicht alle Politiker über einen Kamm scheren. Da gibt es hoch ehrenwerte Leute, die es ehrlich und gut meinen. Da gibt es auch miese Typen. Ja, was willst du denn? Was willst du? Willst du eine Diktatur haben? Willst du die alte DDR zurückhaben? Willst du den Faschismus haben? Ja, was willst du denn? Ja, was willst du denn? Nee, vielleicht wäre ein König mal wieder angebracht. Ja, toll. Den er Durchblick hat. Tolles Konzept. Also haben wir auch eine Diktatur. Nein, so geht es nicht. Das ist halt eben Demokratie. Das mühsame Geschäft. Ja, ich verstehe, das ist Demokratie. Du brauchst mir nichts erklären. Nee, das muss ich erklären. Ich dir nicht. Ich antworte jetzt dann. Ich antworte da jetzt nur drauf. Und wenn du DVU willst, ich verstehe das, wie du das gerade gemeint hast. Ich verstehe das als Protest, ne? Du hast die Schnauze voll und willst einfach mal den Etablierten einen auswischen, obwohl du im Prinzip gar kein Brauner bist. Nee, bin ich nicht, ist richtig. Und ich glaube, dass es ganz viele PDS-Wähler ganz genauso machen. Ja, und auch zu dieser ganzen Ausländersache. Mhm. Die Ausländer sind Menschen wie du und ich, die wollen Weihnachten feiern, ja, klar. Die haben Hunger, die haben Durst, ja. Aber die brauchen auch eine Aufgabe. Mhm. Die können hier nicht, wer hier integriert ist oder wer hier lebt, der kann nicht einfach rausgekickt werden. Der geht nicht, ist klar. Hör mal, aber ich mache dir mal einen Vorschlag. Wenn du so wenig von den Parteien hältst und von Politikern, dann tritt du doch ganz einfach in eine Partei ein. Du bist ein ordentlicher Mensch und versuche, das dazu beizutragen, dass Politik ein bisschen besser und sauberer wird. Du hast die Chance. Du kannst in alle demokratischen Parteien gehen. Ich hoffe, demokratischen Parteien. Ja, darüber habe ich mir auch schon gedacht. Ja, dann mach das. Wenn du redest so schlecht über alles, kann man ja vielleicht auch verstehen. Aber nur da sitzen und jammern und so ein Blödsinn erzählen, wir brauchen wieder einen König, ist ja nur Quatsch, brauchen wir gar nicht weiter darüber zu diskutieren. Da muss schon was von dir auch kommen und nicht nur DVU wählen. Dann setz dich auf deinen Arsch und tu was. Geh in den Ortsverband der SPD, der CDU, weiß ich wem, und tu was, mach was. Gestalte mit und die Möglichkeit hat man in diesem Land. Alles klar, verstehe dich. Aber ich verstehe auch, dass du das nicht aus Überzeugung gemacht hast mit der DVU. Habe ich auch verstanden. Ich bin sicher, dass die meisten, die DVU wählen, das nicht aus Überzeugung tun. Ich bin auch sicher, dass die meisten PDS-Wähler keine Kommunisten sind. Das ist auch eine Protestwahl. André, wäre das eine Überlegung, dass du irgendwo dich engagierst? Nee, politisch nicht. Ja, dann mach irgendwas anderes. Es gibt ja auch andere Gruppierungen. Geh zu Amnesty International oder mach irgendwas. Damit du einen guten Einfluss ausübst auf diese Gesellschaft. Tu doch was. trage einfach was dazu bei und nörgel dich nur rum und jammer nicht und wische alles vom Tisch. Nee, ich will nicht rumjammern, rumnörgeln. Du verstehst mich. Ich verstehe nicht, meinst du? Doch, du verstehst mich sehr gut. Doch, ich verstehe sehr gut, ja. Ja, du verstehst mich sehr gut, finde ich gut. Es gibt nicht viele, die mich verstehen. Wie soll es weitergehen jetzt? Jetzt hast du einmal DVU gewählt. Wie wirst du dich weiter verhalten? Erstmal beobachten. Mhm. Was hältst du denn von Herrn Stolpe? Der ist auch schon irgendwie im Sumpf drin, finde ich. Mhm. Der ist schon zu weit drin. Darf ich dich fragen, bist du arbeitslos oder hast du einen Job? Nee, ich habe einen Job. Was machst du? Bin in der Lufttechnik. Also nicht erst in der Lufttechnik, sondern lufttechnischen Anlagen tätig. Achso, also hast du nicht einen Job und auch ein normales Einkommen auch. So. Ist doch auch schon mal was. Ist auch was Positives. Muss man ja auch wertschätzen, wenn man das hat, in der heutigen Zeit. Hm? Ich glaube, wir beide verstehen uns ganz gut, André. Ja. Und wir beenden das Gespräch jetzt mal. Ich hatte noch, damals kam die Geschichte mit dem Mädchen mit dem Pornofilm, die einen Jungen verlassen hat, ihren Mann. Ja. Ja, und das Mädchen hat recht. Das Mädchen hat recht, ah, ich weiß, ja. Klar. Meinst du? Ja, schönen Dank fürs Zuhören. Okay, André, tschüss. Ja, okay, ciao. Tschüss. Das war jetzt eine andere Geschichte von etwas längerer Zeit. Die rolle ich jetzt nicht nochmal auf, aber die Stammzuschauer und so haben das jetzt auch kapiert. Das Mädchen hat recht, ich habe es ja anders gesehen. Mike! Ja, hi. 22 Jahre alt. Ja, richtig. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Du klingst aber auch nicht sehr locker und sehr froh. Nee, es ist auch ein heftiges Thema bei mir. Mein Thema ist mein in Kürze bevorstehender Tod und die Umstände, die dazu führen. Dein kurz bevorstehender Tod, du bist 22 Jahre alt. Ja, ist richtig. Ich fange am besten mal am Anfang an. 97 habe ich wahnsinnige Rückenschmerzen bekommen, bin zum Arzt. Als seine Möglichkeiten ausgeschöpft waren, hat er mich zu mehreren Spezialisten überwiesen. Nach geraumer Zeit stellte dann ein Arzt fest, dass ich unter einer schweren Rückenkrankheit, die genetisch veranlagt ist, leide. Wie heißt die Krankheit? Morbus Bechterew. Mhm. Die ist nicht tödlich, aber halt, so sieht es nachher aus, der Leute noch von Notre Dame nach kurzer Zeit. Mhm. Und ich habe mich dann in der Uniklinik nach unsagbaren Schmerzen behandeln lassen und habe damals ein Pilotprojekt zugestimmt, in dem ich Medikamente aus den USA, die in Deutschland noch nicht auf dem Markt waren, zugestimmt habe, dass die mir die verabreicht würden. Ja. Weil ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, dass diese Medikamente krebserregend sind. Welche Wirkung haben die Medikamente denn auf deine eigentliche Krankheit gehabt? Zuerst, ja, sie haben natürlich, sie sollten den Krankheitsverlauf verlangsamen. Da bin ich nicht schon mit 25 aus wie der Blöckner von Notre Dame. Mhm. Aber die haben den Krankheitsverlauf schon verlangsamt, aber halt Magenkrebs und Lymphdrüsenkrebs ausgelöst. An dem du jetzt leidest. An dem ich jetzt noch leide. Und vor wenigen Wochen habe ich erfahren, durch die Uniklinik, ich möchte jetzt auch keinen Namen nennen, dass ich nur 3 bis 6 Monate zu leben habe. Bin erwerbsunfähig geschrieben. Hab nirgendwo mehr in Deutschland arbeiten. Niemand übernimmt die Verantwortung, weil du wahrscheinlich das früher... Ich habe dieses Produktprojekt, ich war voll geschäftsfähig, ich habe diesem Produktprojekt zugestimmt. Mhm. Ja. Mein Problem ist halt, ich um meiner Lebensgefährtin und meiner Tochter zu ersparen, der Papa bzw. Lebensgefährte langsam qualvoll stört, habe ich so getan, als ob ich mich neu verliebt hätte und meine Lebensgefährtin meine Tochter für die neue verlassen hätte. Ich wollte allen das Leid ersparen. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe nie eine andere gehabt. Ich liebe immer noch meine Lebensgefährtin, mein Kind. Selbst über den Tod hinaus werde ich sie noch lieben. Du hast jetzt die beiden verlassen? Nicht nur die beiden, einen ganzen Freundeskreis, meine Eltern, alle Angehörigen. Ich habe mit jedem irgendwie Streit angefangen. Und dann habe ich Trauer. Mike, und niemand weiß, was mit dir los ist? Doch, ein Pfarrer. Und der weiß es auch nur, weil er halt unter Schweigepflicht steht und nichts gegen meinen Willen unternehmen kann. Gut, der Pfarrer. Aber niemand aus deiner Familie weiß das? Nein. Deine ehemalige Lebensgefährtin, die Mutter deines Kindes, weiß es nicht? Nein, die denken, ich hätte sie betrogen. Und deine Eltern wissen es auch nicht? Nein. Hast du Geschwister, ne? Ich habe einen Bruder, ja. Der weiß es auch nicht. Der weiß es auch nicht, nein. Wie alt ist dein Kind? Mein Kind ist jetzt 2,5. Hast du noch einen Kontakt zu... Ich habe alles abgebrochen. Du hast alles abgebrochen? Alles. Seit wann? Ja, ja, schon eine ganze Weile. Ein paar Monate. Wie lebst du jetzt im Moment? Zwischen Krankenhaus, Arzt und zu Hause. Ernähren tue ich mich von der Rente und über meinen Rechner, über den PC mache ich für Firmen Callcenter, weil ich nachts vor Schmerzen nicht schlafen kann. Mhm. Nehme ich für kleine Firmen Aufträge an und mache dann halt sowas. Hast du zumindest einen Freund noch? Einen Menschen, der nah an dir dran ist? Einen einzigen. Doch die ganze Situation macht natürlich sehr einsam. Mhm. Mein Leben spielt sich nur in Krankenhäusern oder zu Hause ab. Mhm. Meine Freunde von damals habe ich unter fadenscheinigen Begründungen verstoßen. Und ich habe halt nur diesen Pfarrer. Ich musste vom römisch-katholischen Glauben Abstand nehmen, obwohl ich 9 Jahre Ministrant war. Weil die katholische Kirche unterstützt das nicht. Ich musste mich einem baptistischen Pfarrer anvertrauen. Meine Ex-Lebensgefährtin hat mittlerweile einen neuen Freund und meine Tochter einen neuen Papa. Also weil ich kann es gar nicht fassen, was du mir da erzählst. Ich kann es gar nicht fassen. Das ist so unglaublich. Weißt du, durch die ganzen Medikamente... Nein, lass mich das nochmal fragen. Ich kann das nicht richtig, ich kann es nicht richtig verstehen, dass du das gemacht hast. Ich liebe sie so sehr, also ja, die aber, dürfen das nicht sehen, die brauchen das nicht wissen. Aber Mike, ich gehe mal davon aus, dass... Wie war denn dein Verhältnis zu deinen Eltern? Gut? Meine Mutter ist auch sehr schwer krank, mein Vater ist schon was älter. Und mein Bruder ist ein paar Jahre älter als ich. Aber wie ist denn das Verhältnis gewesen? Normal, gut? Ja, ich bin halt früh aus einer anderen Stadt weggezogen. Ich habe halt eine sehr innige Beziehung zu meiner Freundin gehabt. So, und mit ihren Eltern halt besser klargekommen als mit meinen. Jetzt will ich mal was sagen. Wenn ich versetze mich jetzt mal gerade in die Situation deiner Freundin. Wenn ich das erfahre, und sie wird es ja erfahren irgendwann. Nein, wird es nie erfahren, dafür ist der baptistische Priester ja da. Es wird alles nach Unfalltod aussehen. Das ist, weißt du, ich muss mich um meine eigene Beerdigung im Moment kümmern. Ich muss das ja alles schon fertig machen. Ich habe jetzt die nächste Operation und durch die starken Schmerzmittel, die Dame eben am Telefon sagte, Tramadol ist das stärkste Schmerzmittel, das stimmt so nicht. Das stärkste Schmerzmittel ist Morphine, das ist MST, das nennt sich MST 30, 60, 90. Und ich habe einen zentralen Venenkatheter die ganze Zeit am Herz liegen. Und dadurch wird mir alles intravenös gegeben. Und das ist das stärkste Schmerzmittel. Und selbst das ballert mich nicht weg. Meinst du denn für deine Ex-Freundin ist es einfacher gewesen, dich zu verlieren, weil du angeblich eine neue hast? Ja, sonst hätte sie jetzt keinen neuen und meine Tochter keinen neuen Papa. Das zeigt mir, dass ich einen richtigen Schritt gegangen bin. Weil es ging in relativ kurzen Abständen. Du weißt überhaupt gar nicht, wie es in ihr aussieht. Das weißt du gar nicht. Du hast ja überhaupt keinen Kontakt mehr zu ihr. Und sie hat einen neuen. Ich bin auf dem Laufenden immer über allen möglichen. Ich weiß immer, wie es meiner Tochter geht, über Umwege. So dass sie es nie mitbekommen. Aber ich weiß ja, dass ich bald sterben muss und da gibt es keinen drumherum. Und ich habe nur noch einen Menschen, der halt bei mir ist, der zu mir hält. Wer ist das denn eigentlich? Das ist ein guter Freund und halt der Pfarrer, wie gesagt. Was sagt denn der Pfarrer zu deiner ganzen Lügengeschichte? Ja, weil er ein Baptist ist, ist er natürlich sehr ehrlich. Aber er versteht mich. Er versteht, dass ich das Leid, Jesus Christus hat sich ans Kreuz gehängt und hat allen Menschen sein Leid genommen. Ich muss es so ein bisschen ausschwäßeln. Und er versteht mich, dass ich mich opfere, damit andere Menschen nicht leiden müssen. Er schließt meine Lebensversicherung und meine Sterbegeldversicherung, die haben mich alle rausgeschmissen. Bei 97 war das bekannt, dieses Medikament. Ich habe es zugestimmt und dafür haben mich alle rausgeschmissen. Ich habe innerhalb einer Zeit ein paar Schulden aufgebaut durch ein Auto und sonstiges. Und ich will nicht, dass das weitergegeben wird. Dafür kämpfe ich jeden Tag. Für dich ist es überhaupt kein Thema, deine Eltern jetzt zu informieren. Ich werde dir nichts sagen. Mein Vater hat schon 2 Herzinfarkte gehabt. Und du meinst, es geht denen einfacher, wenn die hören, dass du einen Unfalltod hattest? Das ist mit einem Ruck. Der beste Freund meines Vaters ist eingeweiht. Und der wird dann in der Nacht von dem Priester bzw. von dem Arzt informiert. Also ich meine, du stilisierst dich jetzt wirklich zu einem ganz großen Menschen herauf in dem, was du da machst. Ich respektiere es jetzt erstmal, aber ich muss auch ganz ehrlich sein, dass ich innerlich großen Widerwillen empfinde. Weil ich finde, das ist nicht fair. Ich finde, dass man zur Liebe gehört, dass man dem anderen alles Schöne bietet und gibt von sich, aber auch, dass man ihm auch im Leid eben nahe sein kann. Und Liebe ist so und fängt das auch auf. Es ist meine erste große Liebe, da habe ich 2 Jahre drum getrauert, verstehst du? Und bei ihr waren es 2 bis 3 Monate, bevor sie 9 hatte. Daher konnte ich nicht die große Liebe sein und ich war ihr erster Mann, verstehst du? Ja, du weißt überhaupt nicht, vielleicht ich hat sie... Ich verurteile sie nicht, nein. Ich weiß nur, du weißt dass doch ich überhaupt, Schmerzen erspare. Du weißt doch überhaupt gar nicht, was in der los ist. Vielleicht hat sie das auch einfach nur aus Frust jetzt gemacht, dass die mit einem Neuen zusammen ist. Menschen reagieren, vielleicht hat die im Herzen ganz tief dich, das ist, weißt du doch alles gar nicht. Und eigentlich ist es ein Betrug, was du machst. Wir haben zwischendurch immer wieder Gespräche geführt, indem wir streiten, weil wir beide noch das Sorgerecht haben, ne? Vielleicht bist du aber auch natürlich in ihrem Ansehen sehr runtergefallen, wenn du da eine Geschichte aufgetischt hast, die vielleicht auch ganz ätzend ist. Dann verliert man vielleicht auch das Interesse an einem. Ja, sie hasst mich und das wollte ich ja auch. Also wer hasst aber das ist doch Wahnsinn, ist das doch. Das ist doch unfair. Man verhält sich doch einem liebenden... Das ist doch nicht unfair. Find Überleg doch mal. Na, ich finde es schon. Soll sie bei mir sein? Ich habe von 96 Kilo bin ich auf 66 Kilo runter. Mhm. Ja, sie soll, diese Medikamente, die ja, sie soll bei dir sein. Und sie wäre es wahrscheinlich auch von ganzem Herzen. Sie ist gerade mal 18. Na toll, dann erzählt sie irgendwann mal ihrem Kind, der Papa, der ist damals fremdgegangen, mit denen, der hat sich wie ein Arsch verhalten, mit dem habe ich nichts mehr zu tun. Klasse. Besser als, weiß ich, werde anonym beerdigt. Ich werde verbrannt, anonym beerdigt und... Warum hat dein Kind hat doch auch ein Recht darauf zu wissen, was wirklich mit dem Vater passiert ist? Nein, ich will ehrlich rausgehen, dass sie einen neuen Papa kriegt. Dass sie sich ihr Leben aufbauen kann. Aber das kann sie, wird sie doch sowieso können. Auch wenn du ehrlich bist. Nein, sie hätte sonst doch viel zu viel Erinnerung an mich. Aber sie ist erst 2 Jahre alt. Aber so ist es viel einfacher für sie. Nein, irgendwann wird sie doch auch mal die Wahrheit wissen wollen. Und sie wird immer im Dunkeln... Sie wird es aber nicht erfahren. Ja, eben. Sie wird immer ein schlechtes Bild von dir haben. Ja, und das wird ihr helfen, ihren neuen Papa zu akzeptieren und zu respektieren. Verstehst du mich? Ich kann das nicht verstehen, Mike. Tut mir leid. Es tut mir auch leid, dass ich dich jetzt so kritisiere, weil du hast es für dich entschieden und dir geht es so schlecht. Ich finde das alles nicht in Ordnung. Ich kann doch nicht andere Menschen mit meinen Sachen belasten, die mir nicht helfen können. Warum soll ich ihnen das Leben vielleicht zerstören? Vielleicht könnte deine Freundin, deine Eltern dir in deiner sehr so schweren Zeit im Moment sehr helfen. Was soll ich den Menschen das Leben schwer machen? Sie haben es schon schwer genug. Mein Vater ist krank. Meine Freundin oder meine Ex-Freundin hat genug mit dem Kind zu tun und mit ihrem neuen Freund. Warum soll ich den ganzen Menschen das Leben noch schwerer machen, als es ist? Guck mal, ich hab immer versucht, alles zu geben. Habe immer 2 Jobs gearbeitet, damit ich in der Ausbildung uns durchfüttern konnte, damit wir ein Auto fahren konnten. Alles, ne? Weil ich will das immer einfach von meiner persönlichen Empfindung her sagen. Wenn ich einen Freund habe, der schwer krank wird, und ich merke, dass er ganz schwer krank ist und dass er vielleicht sogar sterben muss, dann ist das für mich doch keine Last, bei dem zu sein. Dann ist es doch ich habe einen einzigen Freund erzählt, wo ich dachte, er kam damit zurecht. Einen einzigen vor ein paar Monaten mal, ne? Mhm. Und seitdem haben wir es noch 2 Mal gesehen und er kann damit nicht umgehen. Er sagt, es tut mir leid, ich kann nicht kommen, ich kann das nicht sehen. Mike, ich rede jetzt nicht von nur in Anführungszeichen an Freund, ich rede jetzt von einer Liebe. Ja, diese Liebe ist es ja, warum ich es ihr nicht sage. Warum ich ihr nicht komplett sage, bei der nächsten Operation, bei mir schlagen die Narkosemittel nicht mehr an durch die starken Medikamente. Die müssen also 3-fach so stark dosieren, wie man normal dosiert. Und dabei habe ich eine Chance von 50-50, dass ich wach werde. Und dafür nochmal auf die Maschinen zu kommen von Elisabeth eben. Ich habe von vornherein gesagt, nach 72 Stunden schaltet ihr ab. Was war das gerade mit Elisabeth? Ja, wo sie sagte, ich... Mein Anrufer, Elisabeth. Ja, genau. Ich habe festgelegt jetzt schon alles. Mhm. Nach 72 Stunden nach meiner Operation wird abgeschaltet. Meine nächste Operation ist am Freitag. Mhm. Und wenn ich aus der Narkose bis Sonntag nicht wach bin, ist am Montag abgeschaltet. Mike, verrate mir bitte, warum du angerufen hast. Ich möchte wissen, ob mich irgendjemand verstehen kann. Ob nicht irgendjemand meine Meinung vielleicht teilen kann. Hast du denn schon ein bisschen ein schlechtes Gewissen? Das heißt schlechtes Gewissen? Ich bin in einem Zwiespalt. Mhm. Ich quäle mich jede Nacht, machst du das Richtige, machst du es nicht. Mhm. verstopft ist und ich habe dich angerufen. Ja. Ich hätte eigentlich gehofft, dass du anders denkst. Gut, du bist ehrlich und das ist in Ordnung so, aber vielleicht gibt es ja irgendwelche Leute, die sagen, ja, okay, er macht so seine Familie, oder seine ehemalige Familie. Also ich habe extra Streit mit den Schwiegereltern angefangen, alles Mögliche. Aber es steckt so viel Lüge darin, das finde ich, das gefällt mir so. Was heißt Lüge? Ich habe nur... Du hast deine Freundin so verletzt, indem du ihr solch eine Geschichte aufgetragen hast. Ich habe sie geschützt. Aber vor was denn? Es ist doch für deine Freundin... Lass mich mal ausreden. Es ist doch für die Freundin... Ich gehe mal davon aus, dass deine Freundin dich auch sehr geliebt hat. Dann ist es doch das Normalste der Welt, dass man dann einem Menschen, den man so liebt, in dem größten Leid auch beisteht. Das ist doch keine Belastung. Ja, dann soll es an meinem Grab stehen, also an meinem Bett stehen, mit die Augen zu machen. Toll, mit 18 hast du 30 Jahre mit zu kämpfen, dann willst du nie wieder einen Mann haben. Überleg doch mal, das Mädel ist 18. Soll sie ihr ganzes Leben damit rumschleppen? Meine erste große Liebe hat das gemacht. Sie ist am Grab geblieben bei ihrem Freund, der war 10 Jahre älter. Sie war damals 15, er war 25. Sie hat den Tod mitgekriegt und dann bin ich gekommen. Das war meine erste große Liebe. Und sie hat nach 3 Jahren, hat sie es noch nicht geschafft, wenn der Name fiel, ihn zu vergessen. Sie hat Weinkrampf, sie hat alles gekriegt. Bei dem Bild, bei der Hose, bei dem Geruch von ihm, bei dem Parfüm. Ich habe das alles erlebt, selber, in einem anderen Weg. Und das erspare ich meinem ganzen Umfeld. Ich will nicht, dass ich das Leid, was ich miterlebt habe bei meiner ersten großen Liebe, an andere weitergebe. Dann kämpfe ich halt im Moment mit kleinen Jobs am Telefon. Du machst das jetzt natürlich aus deiner Erfahrung heraus. Und ich versetze mich immer so in die Situation des Gegenüber. Also wenn ich deine Freundin wäre, ne, und ich das doch irgendwann herausbekäme, wäre das so schlimm für mich. So schlimm für mich. Und so traurig. So traurig, weil ich immer denken würde, ich wäre so gerne bei dem Mike gewesen. Ich hätte ihm so gerne beigestanden. Siehst du, dafür kriegst du niemals die Chance. Ich habe mich bei allen wichtigen Leuten im Leben... Aber hat sie nicht das Recht auch, alles von dir zu wissen? Wenn sie das Recht gehabt hätte, dann hätte sie sich nicht so schnell gebunden. Ich habe 2 Jahre... Nein. Ich hatte 2 Jahre... Du hast mir gerade erzählt, dass du die schlimmsten Lügengeschichten aufgetischt hast. Ja, mal zu, meine erste große Liebe. Vielleicht hat mich nach 3 Monaten betrogen. Ja, lass mal raus. Ich will mal das zu Ende sagen. Wenn du ihr so üble Dinge da aufgetischt hast, ist es vielleicht auch ganz normal, dass sie aus Trotz sich schnell einen neuen geholt hat. Was erwartest du denn von den Menschen? Du erzählst denen die letzte Scheiße und dann sollen sie dir noch treu bleiben. Sie hat ja um mich gekämpft. Sie hat 6 Wochen gekämpft und dann war ich soweit, ich habe gedacht, sagst du es ihr, sagst du ihr nicht. Und 2 Tage, bevor ich ihr sagen wollte, hat sie halt ihren Neuen kennengelernt. Aber wer weiß, was du auch 6 Wochen mit diesem Mädchen gemacht hast, dass die aufgegeben hat. 6 Wochen ist eine lange Zeit. Ich habe 1,5 Jahre gekämpft, meine erste große Liebe. 1,5 Jahre über Rundfunk, Fernsehen. Ich habe nur die Liebe zählt gehabt. Ich konnte 10.000 Mark bezahlen, weil ich nicht ausstrahlen durfte. Mike, ich bin ganz, ganz, ganz, ganz, ganz ambivalent im Moment. Ich möchte gerne Folgendes sagen. Verfolgst du diese Sendung öfter? Ja. Sofern es in meiner Kraft steht. Ja. Ich würde gerne mit anderen Leuten, und du bist daran ja auch interessiert, über deinen Fall sprechen. Mhm. Und jetzt ist gleich unsere Sendung zu Ende heute. Ja. Morgen haben wir ein festes Thema, aber ich würde sehr gerne Mittwoch dein Thema und dich nochmal aufgreifen. Vielleicht können wir es ja auch so machen, wenn jemand eine bestimmte Position hat, dass wir dich nochmal anrufen und ihr beide euch auch nochmal unterhalten könnt. Ja, das können wir machen. Ich habe am Freitag erst den nächsten OP-Termin. Man kann mich nicht mehr aufschneiden. Man muss jetzt versuchen, mit einer Sonde reinzugehen. Und wenn ich bis Sonntag nicht wach werde, dann wird Montag abgeschaltet. Wir vereinbaren das jetzt mal so, dass wir dich eventuell Mittwoch nochmal anrufen. Und ich würde gerne mit anderen Zuschauern und Zuhörern über deine Meinung und deine Einstellung mich am Mittwoch unterhalten. Okay? Ja, okay. Danke, dass du mir zugehört hast. Mike, bis dann. Tschüss. Wiedersehen. Also morgen heißt unser Thema Brutalität auf der Straße. Und wie gesagt, ich würde gerne Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mit euch über doch diese sehr eigenwillige Meinung von Mike und seiner Lebensauffassung reden. Und vielleicht könnt ihr dann auch direkt mit Mike nochmal sprechen, wenn wir ihn hier auch reinschalten. In der Technik war Annette Bastian und wir sehen uns morgen wieder. 1 Uhr, Radio 1 Live und wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Tschüss.